uns als Menschen schrecklich scheint, ist uns ein Eingang zu dem Leben. Es ist der Tod, ein Ende dieser Zeit und Not, ein Pfand, das uns der Herr gegeben, zum Zeichen, dass er's herzlich meint und uns will nach vollbrachtem Ringe zum Frieden bringen. Der Heiland nun, der Augentrost, der Herzen Labsal ist. Was Wunder, dass ein Herz dir Todesfurcht vergisst. Es kann erfreut den Ausspruch tun,